Übung 12. Hören Sie drei kurze Dialoge. Notieren Sie die Reservierungen. Dialog 1. Ich möchte gern einen Tisch für drei. Für wann? Für heute Abend um 8 Uhr, bitte. Gut, geht in Ordnung. Um 20 Uhr. Auf welchen Namen? Hohoff. Danke.